Hallo, ich grüße euch zu einer Outdoor-Folge nach 13 Folgen Frank Goes Bad Neuenahr. Kommt jetzt also die erste Folge wieder aus der Reihe Frank Goes Geradeaus, also FGG. Und es ist die Ausgabe 42, die hier gerade im Begriff ist zu entstehen. Ja, ich habe mich also vor mein selbst gemietetes Haus gesetzt und genieße die Sonne und eine schöne Tasse Kaffee. Und ja, eigentlich hatte ich vor, ab dieser Ausgabe dieses Format hier umzubenennen in Frank geht's gut. Das würde auch zu diesem FGG passen. Und tatsächlich ist es auch so, mir geht es auch ziemlich gut. Ich bin nach der Reha auch körperlich deutlich besser dran. Also will sagen, habe mehr Kondition, ich habe weniger Gewicht. Das wiederum wirkt sich total positiv auf mein Herz-Kreislauf-System aus und auf meine Leistungsfähigkeit. Und also das ist alles wirklich super, super toll. Und da freue ich mich riesig drüber. Ein ganz großes Problem ist aber, dass immer wieder diese Symptomatik auftaucht. Was heißt Symptomatik? Dieser blöde Umstand, dass der Darm die Nahrung nicht weiter transportieren will. Das bringt mich immer in eine ganz schlechte Situation. Und dieses Wochenende war es dann auch schon wieder so weit, dass ich ins Krankenhaus musste, damit man mir hilft, also das, was ich nicht schon selber aus mir herausgebracht habe, quasi nochmal durch den Kopf abgehen lassen, dann auch noch loszuwerden und die Passage wieder frei zu bekommen. Das war jetzt das dritte Mal in Folge und die Abstände werden immer kürzer und zurzeit ernähre ich mich ausschließlich von Flüssigkeiten und Brei, abgesehen von zwei Scheiben leicht geröstetem Toastbrot am Morgen. Ja, und ihr seht schon, das ist ein Zustand, der so nicht bleiben kann und auch nicht darf. Das wird auf Dauer nicht gut gehen und daher habe ich jetzt bei meinem letzten Aufenthalt, also an diesem Wochenende, von den Ärzten den Rat bekommen, das operieren zu lassen. Und ich hatte jetzt den Eindruck, das war jetzt nicht so, ach, das raten wir dem jetzt mal. Sondern die Wortwahl war ungefähr so, wir machen so einen Bauch nicht gerne noch einmal auf. Weil dann lösen wir zwar jetzt die Verwachsungen, die da sind, und wir können mit Sicherheit auch das Problem am Dünndarm beheben, aber da werden neue Verwachsungen entstehen und wahrscheinlich dann auch irgendwann neue Probleme. Ja. Die Tatsache, dass die mir da trotzdem zu geraten haben und auch schon für den 7.6. einen OP-Termin anbieten, sagt mir, das machst du besser. Also auch diese Tatsache. Andere Tatsachen auch. Ja, also ich sag mal, wenn schon ein Teller Nudeln reicht, um bei mir einen Zustand herbeizuführen, der einem Darmverschluss gleicht, das ist kein Weg, wie es weitergehen kann. Und bei allem Kummer, den ich damit habe, dass ich jetzt halt nicht fertig bin und sagen kann, jetzt geht's gut und auch geradeaus und auch wieder das Leben organisieren und so weiter, sondern dass ich jetzt nochmal sagen muss, jetzt geht's Gummersbach again und nochmal einen langen Schnitt längs über den Bauch und ja, wie ich schon mal erzählt habe, Operation und danach sich primär mit Einatmen und Ausatmen beschäftigen und darauf hoffen, dass man möglichst zügig schmerzfrei wird und so weiter und den ganzen Gedöns, was da dran hängt. Ja, das hätte ich jetzt auch anders vorgehabt, aber was soll's? Das muss jetzt so stattfinden. Ja, für uns als Familie natürlich auch nicht so einfach, wenn der Papa und Ehemann nochmal daran muss. Und von daher kann ich da in der Situation nur euch nochmal bitten, da an uns zu denken, so als Gesamtpaket und im Speziellen. Für mich als derjenige, der da natürlich jetzt die OP über sich ergehen lassen muss. Aber es betrifft ja hier jeden. Also ob jetzt hier meine eigene Familie ist oder auch die Eltern und Geschwister. Und das ist halt doof, weil wir haben irgendwie alle gedacht, jetzt geht es wirklich geradeaus, aber naja, ist halt nicht so. Ich glaube aber trotzdem, es wird gut werden. Also da stecke ich jetzt nicht auf, da lasse ich jetzt auch, ich habe den Kopf mal kurz hängen lassen, das ist ja klar. Wer würde das nicht, ne? Aber ich habe das Haupt dann auch schnell wieder erhoben. Und ich weiß nicht, wer das auf Twitter mitverfolgt. Ich habe da so ein Hashtag etwas geändert. Ich habe immer geschrieben, Zuversicht lohnt. Da stehe ich auch nach wie vor zu. Ich schreibe da jetzt immer, bleibt zuversichtlich. Und damit meine ich einmal der Frank bleibt zuversichtlich. Und ihr bitte auch, ja? Ihr bleibt bitte auch zuversichtlich. So ist das gemeint, weil ja, ich denke, das Fest Zuversicht lohnt und ich lege da meine Hoffnung voll und ganz nach wie vor in Gottes Hände hinein und habe die Zuversicht, dass er durchhilft. Wenn ich auch manches gerade nicht so kapiere, warum das all so schwierig sein muss. Aber da kann ich euch ganz zu sagen, auch das wird so genau besprochen. Und ja, da habe ich auch schon meine Klage vorgebracht. Weiß aber trotzdem, hat der Chef das in der Hand und wird das führen und leiten. Und da durchhelfen. Ja, ich habe eben noch ein schönes Telefonat gehabt mit dem Michi. Michi, dir nochmal danke dafür. Und da ist mir dann auch nochmal so klar geworden, dass es letzten Endes so ist, dass wenn man dann irgendwann auf diese mittlerweile 3 Jahre zurückschaut, dann erst checken wird, was das letzten Endes bezweckt hat. Beziehungsweise dann sehen wird, auch wo da von wem wie welche Hilfe kam. Genau. In diesem Sinne noch einmal die Bitte an euch: Denkt an uns, denkt an mich und so sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuhören und bis denne.